Am Mittwochabend geht es immer um Beziehungen. And I was thinking about when the Pharisee asked Jesus this question. Und ich habe über Folgendes nachgedacht, als ein Pharisäer Jesus die Frage stellte. Or maybe it was a scribe. Oder vielleicht war es ein Schriftgelehrter. In Mark chapter 10. In Markus 10. He said, Lord, what are the great commandments? Da fragte ihn, Herr, welche sind die größten Gebote? And the Lord said, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Und der Herr hat geantwortet, den Herrn zu lieben mit all deiner Kraft, mit deinem Verstand, mit deiner Stärke, yeah, und mit deiner Seele. Gefühl, ja, Seele. And then he said, and the second one is love your neighbor as yourself. Und das zweite lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So we see three relationships there. Da sehen wir also drei verschiedene Beziehungen. The first one to God. Die erste Beziehung ist die and zu Gott. The second one, I love myself. Die zweite ist die meiner Selbstliebe. In God. Und zwar in Gott. Aber. And then I love my neighbor. Und dann ich liebe meinen Nächsten. As myself. So wie mich selbst. Or I love God. Oder ich liebe Gott. And then I love myself as God. Dann liebe ich mich selbst, so wie Gott mich liebt. And then I love, yeah, I love myself as God loves me. And then I love my neighbor as I love myself. Und dann liebe ich meinen Nächsten, so wie ich mich selbst liebe. In God. In Gott. And if you think of Romans 8:28, und wenn ihr an Römer 8:28 denkt, all things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. For those who love God. Für diejenigen, die Gott lieben. Isn't it amazing that we can love God. Ist es nicht erstaunlich? Tonight. Wir können Gott heute Abend lieben. And in 1 Corinthians chapter 2 we see the words again that we can love God. Und im 1. Korinther 2 finden wir dieselben Worte wieder, dass wir Gott lieben können. Let's start with let's go to chapter 1 for a moment. Gehen wir kurz noch in das erste Kapitel. And let's go to verse 18. In den Vers 18. Paul's talking about a particular wisdom. Paulus spricht hier eine ganz besondere Art von Weisheit an. And as we walk in this wisdom, we express our love to God. Und wenn wir in dieser Weisheit wandeln, drücken wir die Liebe für Gott aus. Verse 18: For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Vers 18: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. But to us, uns aber, who are being saved, it is the power of God. Die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Now this cross we can define it right away. Und dieses Kreuz hier lässt sich definieren. This is not my will, but thy will be done. Das bedeutet nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Right? This is the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. This is the cross. Das ist das Kreuz. Not me, but you. Nicht ich, sondern du. And we can only enter into that through faith. Und in diese Sache können wir nur eintreten im Glauben. Which brings us to this wonderful principle of faith obedience. Und das bringt uns zu diesem wunderbaren Prinzip des Glaubensgehorsams. As we read this, I want you to keep faith obedience in mind. Und während wir das nun durchlesen, möchte ich, dass ihr an diesen Glaubensgehorsam denkt. Because faith obedience means that I obey what God says. Weil Glaubensgehorsam bedeutet, ich gehorche dem, was Gott sagt. But through the power of God. Aber durch die Kraft Gottes. The commandment is God's wisdom. Das Gebot ist Gottes Weisheit. But to do God's wisdom, I need God's power. Aber um Gottes Weisheit zu tun, brauche ich auch seine Kraft. And if you look at verse, let's go to verse 23. Schaut euch mal den Vers 23 an. But we preach Christ crucified. Wir predigen Christus als gekreuzigt. To Jews a stumbling block. Den Juden ein Ärgernis. To Gentiles, foolishness. Und den Nationen eine Torheit. But to those who are called, den Berufenen selbst aber, both Jews and Greeks, Juden wie Griechen, Christ, Christus, the power of God, Gottes Kraft, and the wisdom of God, und Gottes Weisheit. Amazing, huh? Christ, the power of God. Christus ist die Kraft Gottes. Because the foolishness of God is wiser than men. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Man says, I know what to do. Der Mensch sagt, ich weiß schon, was ich tun And God muss. Says, you don't know what to do. Und Gott sagt aber, du weißt nicht, was du tun musst. And man says, and I have the strength to do it. Und der Mensch sagt, ich habe die Kraft, um das zu tun. And God says, you don't have the strength to do Gott anything. Sagt, du hast überhaupt keine Kraft, irgendetwas zu tun. That matters to me. Nämlich etwas, was mir etwas Verse bedeutet. 25. Because the foolishness of God is wiser than men. Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. And the weakness of God is stronger than men. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. The preaching of the cross. Die Predigt vom Kreuz. This is both the wisdom and the power of God. Das ist gleichzeitig die Weisheit und auch die Kraft Gottes. This is what God wanted. Genau das ist es, was Gott wollte. Man looks at it and says, foolishness. Und der Mensch blickt sich das an und sagt einfach, ach, Dummheit. Jesus Christ, God's Son. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Who created the heavens and the earth. Der die Himmel und die Erde geschaffen who hat. Who always was. Der immer war and always will be, und immer sein wird, was not created, der nicht geschaffen wurde, but was always in God. Sondern der immer in Gott war. John 1. Johannes 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. And this Word in John 1:14. Und dieses Wort, wie es in Johannes 1:14 heißt, became flesh. Wurde Fleisch. And dwelt among us. Und wohnte unter uns. And we beheld his glory. Und wir sahen seine Herrlichkeit. As of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Wahrheit und Gnade. And this Christ, the God-Man. Und dieser Christus, der Gottmensch. Was predestined to a cross. War vorherbestimmt für das Kreuz. To pay for our sin. Um für unsere Sünden zu and bezahlen. And before the universe even existed in the mind of God, that's where he was destined to. Und bevor noch das Universum auch in den Gedanken Gottes aufschien, war er schon für das vorherbestimmt. To die for our sin. Für unsere Sünden zu to sterben. Take our place. Unseren Platz einzunehmen. Then to rise from the dead. Und von den Toten aufzuerstehen. And then he would fill us with his spirit. Und dann würde er uns mit seinem Geist füllen. And he would give us righteousness imputed to our account. Der würde uns seine Gerechtigkeit uns zurechnen lassen. And he would fill us with his spirit. Der würde uns erfüllen mit seinem Geist. So that we could walk with him. So dass wir dann mit ihm wandeln and können. And man says this is foolishness. Und der Mensch sagt dazu, this das ist Narrheit. Do you expect us to believe this? Was, du möchtest, dass ich sowas glaube? This is the a concoction of speculation. Das ist einfach ein Zusammenspiel von verschiedenen Spekulationen. That's what Festus said to Paul. Das ist das, was der Festus dem Paulus sagte. In the book of Acts, he said, Paul, you're mad. In der Apostelgeschichte, er sagt zum Paulus, du bist verrückt, Paulus. Your great learning has made you crazy. All dein Wissen, das hat dich verrückt gemacht. And he says, no, I speak sober truth. Er sagt darauf, nein, ich spreche die reine Wahrheit. And King Agrippa, you know I speak the truth. Und König Agrippa, du weißt, dass ich die Wahrheit because spreche. Because these things were foretold by the prophets. Weil diese Dinge schon von den Propheten vorhergesagt wurden. You believe the prophets, don't you, Agrippa? Du glaubst doch an die Propheten, oder? And King Agrippa said, do you want to make me a Christian so quickly? Und der König Agrippa sagt zu ihm, möchtest du so rasch aus mir einen Christen machen? Yes, I do. Ja. And everyone else here listening. Und von jedem anderen auch, der hier zuhört. And this wisdom is faith obedience. Und diese Weisheit besteht im Glaubensgehorsam. This wisdom is God on earth. Diese Weisheit bedeutet Gott auf Erden. In union with his Father. In Einheit mit seinem Vater. Doing nothing but what his Father tells him. Nichts anderes tun als das, was sein Vater ihm gebietet. The Lord Jesus was completely and totally reliant on his Father. Der Herr Jesus war in allen Dingen völlig seinem Vater untergeordnet. That's why as he hung on the cross the last 3 hours. Deshalb war es, als er am Kreuz hing die letzten 3 Stunden. And the Father poured his wrath on him. Und der Vater seinen Zorn auf ihn ausschüttete. Jesus cried out, my God, why have you forsaken me? Da war es so, dass Jesus ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? He hung there in utter weakness. Er hing da in allerletzter größter absolute, Schwäche. Absolute total weakness. Totale Schwäche. Because his life was totally dependent on his Father. Weil sein Leben völlig von seinem Vater abhing. Now this is the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. Now look as we read verse 26. Und beachtet beim Lesen im Vers 26. For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. God has chosen the weak things of the world to shame things that are strong. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. And the base things of the world and the despised God has chosen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. The things that are not, so that he may nullify the things that are. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Here it is, so that no man may boast before God. Und nun kommt der wichtige Punkt, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. See, so much of obedience in the church today. Da gibt es so viel Gehorsam heute in der Gemeinde. Is natural obedience. Aber das ist nur natürlich gesinnter Gehorsam. It's not faith obedience. Das ist kein Glaubensgehorsam. And the difference is the source I look at. Und der Unterschied, der macht diese Quelle aus. Auf die, also da geht es darum, worauf schaue ich. When the Bible says, wives submit to your husband. Wenn in der Bibel zum Beispiel steht, ihr Ehefrauen unterwerft euch euren Ehemännern. Respect your husbands. Respektiert eure Ehemänner. Do you do that by looking to yourself? Macht ihr das, indem ihr auf euch selbst blickt? When it says in Hebrews 13:13 and 17, it says, submit yourselves to the elders of the church. Wenn es zum Beispiel in Hebräer 13:13 und 13:17 heißt, ihr ordnet euch den Ältesten der Gemeinde unter. For they have care for your souls; they will give an account. Weil sie Sorge tragen über eure Seelen, sie werden dafür Rechenschaft ablegen. You can do that naturally or you can do that supernaturally. Du kannst es in deiner natürlichen Gesinnung tun oder in übernatürlicher Gesinnung. When the Bible says, husbands love your wives. Wenn in der Bibel steht, ihr Ehemänner liebt eure Ehefrauen. I can do that naturally or supernaturally. Das kann ich in meiner natürlichen Kraft machen oder auf übernatürliche Weise. To pray. Zu beten. How many people in the world are in prayer right now? Wie viele Menschen beten gerade jetzt in der Welt? How many Buddhists are praying? Wie viele Buddhisten gibt es jetzt? How many Hare Krishnas and Jehovah's Witnesses? Wie viele Anhänger von Hare Krishna oder How den Zeugen Muslims Jehovas? Are praying? Wie viele Moslems beten jetzt? What is it, faith prayer? Aber ist das ein Gebet im Glauben? What is the source of my prayer? Und welche Quelle hat mein Gebet? This is the question. Das ist die Frage. And in my obedience, it must be faith obedience. Und in meinem Gehorsam muss das Glaubensgehorsam sein. And this is the wisdom of God. Und das ist die Weisheit And Gottes. It's the power of God. Das ist die Kraft Gottes. And this is all that Jesus accomplished for us. Und genau das alles hat Jesus für uns vollbracht. Look at verse 30. Schaut euch den Vers 30 an. By his doing, aus ihm aber, you are in Christ Jesus. Kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid? Who did it? Wer hat das gemacht? He did it. Er hat es gemacht. Who do we look to for our life? Auf wen blicken wir in Bezug auf unser Leben? To him. Auf ihn. Who's the life-breathing spirit? Wer ist der lebensspendende Geist? He is. Er ist es. Look at the rest. It says, who became to us wisdom from God. Schaut euch den Rest dieses Verses an, der uns geworden ist Weisheit von Gott. And watch these three. Und dann beachtet die folgenden drei Begriffe. This is what wisdom means. Das bedeutet Weisheit. Righteousness. Gerechtigkeit. Sanctification. Heiligkeit. And redemption. Und Erlösung. This is past, present, future. Da ist die Rede von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft. It's a progression. Eine Folge, eine Steigerung. I have his righteousness at salvation. Ich bekomme seine Gerechtigkeit zugesprochen bei der Errettung. Now I'm being sanctified by him. Nun werde ich von ihm geheiligt. And then I'm going to be raised from the dead by him. Und dann werde ich von den Toten durch ihn auferweckt werden. This redemption is the Romans 8:23 redemption of my physical body. Das ist die Erlösung, wie sie in Römer 8:23 beschrieben wird, mein so physischer Leib. He saved me. Er hat mich errettet also. He initiated. Er hat begonnen damit. And I responded by faith. Und ich habe darauf reagiert And im Glauben. He wrote my name in the Lamb's Book of Life. Und er hat meinen Namen niedergeschrieben im Buch des Lammes. And he filled me with his spirit to seal me. Und er hat mich gefüllt mit seinem Geist, um mich zu versiegeln. And on the day he returns, he will call us up. Und an dem Tag, an dem er wiederkommen wird, wird er uns hinaufrufen. So if he saved me, also wenn er mich errettet hat, and he's going to call me up, und er mich hinaufrufen wird, what about all the time in between? Was ist denn mit der ganzen Zeit dazwischen los? How do we get sanctified? Wann oder wie werden wir geheiligt? But it's him. Er ist es. And this is the wisdom of God. Und das ist die Weisheit Gottes. Do you know why he doesn't call the strong? Wisst ihr, warum er nicht sagt, wir sind stark? Do you know why he doesn't call the strong? Aber warum er nicht die Starken berufen hat? Because the strong look to their strength. Weil die Starken auf ihre eigene Stärke schauen. Do you know why there's so few preachers? Und wisst ihr, warum es so wenige Prediger gibt? Because men look at the preacher and they say, I can do that. Weil die Leute schauen auf den Prediger und sagen, na, das kann ich auch. I learned that in university. Ich habe das gelernt auf der Universität. Or the next person says, I can't do that. Oder die nächste Person sagt, na, ich kann das. Why do they say that? Warum sagen sie das? Because they're both looking to themselves. Weil sie beide auf sich selbst blicken. Instead of looking to God. Anstelle auf Gott zu blicken. Nobody can do this. Niemand kann das tun. This is impossible. Das ist unmöglich. I can stand here all night and my words will fall to the ground. Ich könnte hier den ganzen Abend lang stehen und meine Worte würden dann nur lose hinunterfallen. They'll bounce off the back of the pulpit. Sie würden da runterkugeln, they hinter will go der Kante. Nowhere, sie würden nirgendwo ankommen, unless Jesus himself confirms the words to the heart. Wenn nicht Jesus diese Worte in den Herzen der Zuhörer bestätigen würde. So I've got to hear in faith. Also muss ich im Glauben hören. Everything is faith obedience. Alles besteht in diesem Glaubensgehorsam. James chapter 1, receive the word in meekness. Jakobus 1, empfangt das Wort in Sanftmut. Okay, I'll hear the word in natural human meekness. Okay, ich werde das Wort in meiner natürlichen Gesinnung der Sanftmut hören. Yeah, I'm a meek person. Ich bin auch ein sanftmütiger Mensch. My mother Mensch. Always told me since I was kindergarten I was a meek person. Und meine Mutter hat mir das immer gesagt, schon vom Kindergarten an, dass ich ein sanftmütiger Mensch and the bin. Lord looks down and goes, und der Herr schaut da runter und ihm wird schlecht. Can you one of those angels please get me the bowl, please? Kann einer meiner Engel bitte diese Schüssel bringen? That's human wisdom. Das ist menschliche Weisheit. And the weakness of God is wiser than the wisdom of men. Und die foolishness of God. Die Torheit Gottes ist noch weiser als die Weisheit bei den Menschen. The foolishness of God. Die Torheit Gottes. Is to put his son on a cross. Bedeutet es, dass er seinen Sohn ans Kreuz hängt? And actually, it was the wisdom of God. Und eigentlich war es ja die Weisheit Gottes. But what is considered foolishness by the world? Aber was von der Welt als Dummheit betrachtet wird, is actually his wisdom. Ist eigentlich genau genommen seine Weisheit. So when we look to ourselves. So wenn wir auf uns selbst blicken, even for a prayer. Und zwar auch nur in Bezug auf ein Gebet. Oh, Pastor Rob, I want to live in faith obedience. Oh, Pastor Rob, ich möchte schon im Glaubensgehorsam leben. Where does it start? Wo fängt denn das an? Pray. Bete. Oh, I can do that. Ach, das kann ich schon, ja. Oh, boy, I thought I was hopeless there for a moment. Ich habe mir gedacht, ich habe da jetzt überhaupt keine Hoffnung. I've been praying ever since I was 4 years old. Also, seit ich 4 Jahre bin, bete ich schon. I pray for hours. Ich bete stundenlang. We used to be Buddhists, and we prayed all the time. Ja, wir waren Buddhisten und wir haben ununterbrochen gebetet. Natural again. Wieder natürliche it's Gesinnung. So deceptive. Das ist so täuschend. Even the prayer itself. Sogar das Gebet has to stem from God in Romans 8. Es muss von Gott kommen, wie es in Römer 8 it's heißt. Not us that pray, but the Spirit prays through us. Nicht wir beten, sondern der Geist Gottes betet durch uns hindurch. And only through this method. Und nur in dieser Methode. Can no one boast before God? Kann sich keiner rühmen vor Gott. So I can stand before God confidently. Ich kann also zuversichtlich vor Gott stehen. Knowing that everything that had happened in my life. Wissen, dass alles, was in meinem Leben geschehen ist, was fine. Dass das okay ist, because it came from Him. Weil es von ihm kam. Even my repentance. Sogar meine Umkehr. George Whitefield said this. Der George Whitefield hat Folgendes gesagt. He was a great reformer from England. Er war ein großer Reformator in England. And he did many of these revival trips in the early days in the colonies. Und er vollzog viele dieser Erweckungspredigten in den Kolonien damals. In America. In Amerika. He said, even my tears of repentance. Er hat gesagt, sogar die Tränen meiner Umkehr have to be washed in the blood of Christ. Müssen im Blute von Christus gewaschen everything werden. Starts from the cross. Alles fängt beim Kreuz this an. Is the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. Everything begins with faith und alles, toward God's ability. Alles beginnt mit Glauben gegenüber der Fähigkeit Gottes. Number one, we'll start again. Faith toward the wisdom of God. So fangen wir nochmals an. Erstens Glaube gegenüber der Weisheit Gottes. Let's say that's what God wants me to do. Also sagen wir das, was Gott möchte, dass he ich wants tue. Me to lay my life down. Er möchte, dass ich mein Leben niederlege. Lay my life down in this world? Was, in dieser Welt mein Leben niederlegen? Yes. Ja. I want you to wash one another's feet. Ich möchte, dass ihr einander die Füße wascht. You don't know what I'm doing. Ihr wisst nicht, was ich tue. You know, Lord? Weißt du was, Herr? You're right. Du hast recht. I have no idea what you're doing. Ich habe überhaupt keine Vorstellung von dem, was du machst. All I know is you just washed my feet. Alles, was ich weiß, ist, dass du mir soeben die Füße gewaschen hast. I have no idea why. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. And then he says, if I, your master, you call me master. Dann sagt er zu ihnen, ihr nennt mich Herr. And you're right, I'm your master. Und ihr habt recht, ich bin euer Herr. And if I, your master, wash your feet. Und wenn ich als euer Herr euch die Füße wasche, then you ought to wash one another's feet. Dann sollt ihr auch einander die Füße waschen. Blessed are you if you understand this. Und Gott, glückselig seid ihr, wenn ihr das versteht. And you do it. Und wenn ihr es tut. But how do we do it? Did you understand what happened? Aber wie machen wir es? Haben wir verstanden, was da geschehen ist? Or does he do it through us? Machen wir es oder macht es durch uns? Husbands, love your wives. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. As Christ loved the church. So wie Christus die Gemeinde liebt. I mean, if he just said, husbands, love your wives, that'd be so easy. My wife's so easy to love. Ich meine, wenn nur gesagt hätte, ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen, das wäre so einfach für mich. So meine easy, Frau kann ich so leicht lieben. I got it real easy, you know. Das ist doch wirklich, ist einfach you für mich. You just gotta find a wife that's easy to love, right? Du musst einfach nur eine Frau finden, die dich und wir einander verliebt sind. But he says, as Christ loved the church. Aber es heißt eben, so wie Christus die Gemeinde liebt. That makes it a little higher, you know. Das erhöht die ganze Sache. Holy, holy and blameless. Heilig und tadellos. Wow, blameless. I mean, holy and blameless. Also like heilig blameless. Und tadellos, ja. Ohne Anschuldigung. You know, I love this. I mentioned it last week. Blameless. Ich mag dieses Wort tadellos. Like we will stand before the Lord blameless. So wir werden vor dem Herrn stehen ohne Anschuldigung. And we will be looking at each other. Und wir werden uns gegenseitig anblicken. And we will have known each other, like me and Pastor Matt are standing there, you know. Und so wie zum Beispiel ich und der Pastor Matt, und wir haben uns ja gekannt und wir werden dort stehen. We've known each other in the flesh, right? So wir haben uns gekannt auch im Fleisch, ja. And we're standing there, blameless and holy. Aber wir stehen dort tadellos und heilig. Do you know why? Because of the nail scars in his hands. Und wisst ihr warum? Wegen der Narben in seinen Händen. We can't be blamed if someone else took the blame. Wir können nicht angeschuldigt werden, wenn jemand andere unsere Schuld auf sich genommen hat. We are not sinless. Wir sind nicht sündlos. We are blameless. Wir sind makellos. Big difference. Das ist ein großer Unterschied. He took the sin. Blameless doesn't mean someone wasn't wrong. Also er hat diese Sünde auf sich genommen, weil tadellos bedeutet nicht, dass da nicht Unrecht geschehen wäre. It just means someone else took the blame. Es bedeutet einfach, dass jemand anderer die Schuld auf sich genommen All hat. The blame went on him. All die Schuld ist auf ihn gelegt worden. And he's totally conscious of everything that we might have done in the past, maybe. Er weiß über alles Bescheid, was wir irgendwann einmal in der Vergangenheit gemacht haben. But it's under the blood. Aber es ist unter dem Blut And bedeckt. He took the blame. Und er hat die Schuld auf sich That's genommen. The same thing. Husbands love your wives the same way. Und auf genau dieselbe Weise sollen die Ehemänner ihre Ehefrauen lieben. That means you stand in front of them in their weakness. Das heißt, du stehst vor ihnen und in deiner Schwäche. In their weakness. In deren Schwäche. Yeah. And you say, God, und du sagst, Gott, everything's my fault. Alles ist meine Schuld, Herr. You can just nail me to that cross. Du kannst mich auf dieses Kreuz nageln. I will take the blame in everything. Ich nehme die Schuld auf mich in allen Bereichen. Who wants to be the head of the home now? Wer möchte nun derjenige sein, der das Zuhause leitet? It's not fair that the men are the head of the home. Das ist nicht fair, dass die Männer die Leiter zu Hause sind. I want to be the head of the home. Ah, ich möchte der Leiter zu Hause sein. Sure, go ahead, be the head of the home. Ja, bitte, da. Lord, you can nail her to the cross. Herr, sie kannst du ans Kreuz nageln. Everything's her fault. Alles ist ihre Schuld. Okay, everything's her fault. Okay, Fine. Alles ist I love ihre it. Schuld. I love it. Everything's your fault. Okay, das mag ich. Alles ist ihre Amen. Schuld. Amen. Right? Who wants to be the head of the home? Wer möchte zu Hause die Leitung the Lord haben? Said you are, Adam. Der Herr hat gesagt, You're du bist the head. Es, Adam. Everything's your fault. Du bist es, Adam. Alles ist deine Schuld. So, your responsibility. Also es ist in deiner I don't want to talk with your wife. I want to talk with you. Ich möchte nicht mit deiner Frau sprechen, sondern mit dir. Suddenly everything's different. Plötzlich wendet sich das Blatt komplett. Right? Love. And who can do this? Und wer kann das schon? But only Jesus Himself. Als Jesus alleine. Selbst. Living through me. Indem er durch mich lebt. Does it mean the wife is without fault? No. Das heißt nicht, die Frau macht keine Fehler. Does Nein. it mean that the husband was wrong? No. Das heißt auch nicht, dass der Ehemann Unrecht hat. Does it mean that the wife couldn't have been 100% wrong? Es könnte auch nicht sein, dass die Ehefrau nicht 100% falsch liegt. She may have been 100% wrong. Sie hat vielleicht 100% Unrecht. But it's your fault. Aber es ist dein. Now it's your fault. Nun ist es you dein are Fehler. Taking it as it is your fault. Du hast es auf dich genommen, als ob es dein Fehler wäre. Did Jesus ever sin? Hat Jesus jemals eine Sünde begangen? Not even one time. Nicht ein einziges Mal. When he went to the cross, he took the sin of the whole world upon himself. Als er zum Kreuz ging, da nahm er die gesamte Sündenschuld der ganzen Welt auf sich. Wow, this is the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. This is faith obedience. Das ist Glaubensgehorsam. This is the wisdom that was hidden. And let's close with this. Turn to chapter 2. Und das ist die Weisheit, die verborgen war. Blättern wir nun zum Kapitel 2. Verse 2. For I am determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. What does that mean? Was bedeutet das? I don't want to know anything. I don't want to know anything among you. Ich möchte nichts wissen unter euch. Except the wisdom and power of God. Als die Weisheit und Kraft Gottes. And the wisdom of God was Jesus Christ on that cross. Und die Weisheit Gottes besteht in diesem Jesus an diesem Kreuz. The power of God was to raise him up. Die Kraft besteht darin, dass er ihn erhoben hat. That's all I want to know. Das ist das, was ich wissen möchte. What are you doing here in Corinth that comes from that? Was machst du hier in Korinth, was von dort her käme? Verse 4. My message and my preaching were not in persuasive words of wisdom. Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. But in demonstration of the Spirit and of power. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Verse 5. So that your faith. Vers 5. Damit euer Glaube. Would not rest on the wisdom of men. But on the power of God. Nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Where does my faith rest? Worauf beruht mein Glaube? Does it rest on my wisdom? Auf meiner Weisheit? Oh, I can do that. Ja, ich schaffe das oh, schon. That, I can wash feet. Anybody? I learned that from my mom. Ich meine, ich kann die Füße waschen von jemandem. Ich habe das gelernt bei meiner Mama. My mom, she used to, you know, she used to be a cleaner, and we learned how to clean. Meine Mama, die hat so, immer Reinigungsdienste gemacht. Und, ja, ich weiß, wie man reinigt. That's the wisdom of men. Das ist Weisheit der Menschen. See, the strong people always look to themselves. Die starken Leute blicken immer auf sich selbst. The noble people look to themselves. Die vornehmen Leute, sie blicken the auf sich selbst. The wise people look to themselves. Die weisen Menschen, sie blicken auf sich selbst. Someone said to me, "Oh, we've got such a plan. We're going to build a huge church." Jemand hat mir mal gesagt, ah, wir haben so einen schönen Plan, wir werden eine riesige Gemeinde machen. I went to secular college to study psychology. Ich bin auf ein weltliches College gegangen und habe dort Psychologie studiert. And I figured out, I learned from secular psychology how to build a big church. Und dort habe ich es gelernt, wie man, nämlich von der Psychologie der Welt habe ich gelernt, wie man eine Gemeinde baut. And this person was explaining all the principles. Und dieser Mensch hat mir all die Prinzipien erklärt. You see, you start with three people. Siehst du, wir fangen mit drei Leuten because an. Three is this and this and this and this and this and this and this and this. Drei steht für das und das und das and then und das und das. You have seven, because seven is this and this and this and this und dann bist du bei sieben. And I wanted to vomit. I was in the back seat and I felt so sick. Und mir wurde fast schlecht. Ich saß da am Rücksitz und vomit all over. Ich wollte da wirklich brechen. I wanted to say, hey, do you have any room up there for some pizza? Und ich habe gesagt, hast du da irgendwo noch ein bisschen Pizza? Raum für ein bisschen also Pizza. Pizza. Ja, ein Raum für Platz Pizza noch. Oder Platz. Do you have any room for some pizza, some fresh pizza up there? Frische Pizza vielleicht. Yeah, a couple hast hamburgers. Dann, oder ein paar Hamburgers. Yeah, a diet Pepsi. Oder ein Diet Pepsi. And a bag of peanuts. Und noch irgendein Dings der Erdnüsse. Yeah, here. Oh! Just wanted to vomit. Ich wollte wirklich brechen. It was the wisdom of men. Das war die Weisheit der Menschen. And Paul said, I don't want to hear that. Und Paulus sagte, das will ich gar nicht hören. I want to hear the wisdom of God. Ich möchte die Weisheit Gottes and this hören. Is faith obedience. Und das ist Glaubensgehorsam. Doing what God wants. Das zu tun, was Gott möchte. From God's power.